Kundgabe 6657. Empfangen durch Bertha Dudder am 29.09.1956. Gottes Gegenwart, sicherster Schutz. Dessen könnet ihr gewiss sein, dass meine Vaterhand euch ständig leitet und dass ihr nicht fehlgehen könnet, wenn ich selbst euer Ziel bin. In Zeiten irdischer Not glaubet ihr oft, dass ich meine führende Hand von euch abgezogen habe, dass ich euch eurem Schicksal überlasse, und ihr werdet dann ängstlich und verzagt. Doch in jeder Not des Leibes und der Seele bin ich euch näher denn je. Nur will ich, dass ihr mir näher zu kommen trachtet, dass es euch verlangt nach mir, und darum halte ich mich scheinbar verborgen, um das Gefühl der Verlassenheit in euch zu wecken, das euch dann nach mir Ausschau halten lässet, dass ihr mich suchet und mir innig verbunden zu sein wünschet. Die innige Bindung mit mir bringt euch auch die Sicherheit zurück, dass ich stets zur Hilfe bereit bin. Immer gehe ich neben euch her, aber zeitweise seid ihr euch dessen nicht bewusst, weil ihr eure Blicke der Welt zuwendet oder weil ihr mit euch selbst zu sehr beschäftigt seid und darum meiner nicht gedenkt. Und jeder einsame Gang wird euch beängstigen, denn dann seid ihr auch Bedrängnissen ausgesetzt von Seiten des Feindes eurer Seele, die ich darum nicht hindere, weil ihr erkennen sollet, dass ihr mich brauchet, der euch Schutz und Schirm, Führer und Begleiter sein will. Stets drohender werden die Gefahren für euch, wenn ihr allein euren Erdenweg dahingeht, weil in der Endzeit die Zahl eurer Feinde unübersehbar ist, und darum brauchet ihr stets mehr meine Hilfe und Führung, um den Bedrängungen standzuhalten. Aber ihr Menschen seid euch dieser Gefahr nicht bewusst und darum oft leichtfertig, weil ihr euch zu weit entfernet von dem, der allein euch helfen kann. Und ich bringe mich euch darum immer in Erinnerung durch Nöte und Leiden, denen ihr allein nicht beikommen könnet, weil ich will, dass ihr euch an mich wendet, dass ihr immer öfter eure Gedanken zu mir schweifen lasset, dass ihr mir ständigen Aufenthalt bei euch gewähret, was aber euer Wille allein nur möglich macht, dass ihr euch gedanklich mir verbindet und mich dadurch zu euch zieht. Je näher es dem Ende zugeht, desto stärker wird euch auch die Welt fesseln, nicht allein durch eure Liebe zur Welt, die ihr auch schon überwunden haben könntet, aber die Anforderungen der Welt werden euch noch zusetzen, weil jeder Einzelne mitten in der Welt seine Pflichten zu erfüllen hat, die ihm oft unerfüllbar dünken. Und es besteht die Gefahr, dass weltliche Sorgen und Gedanken mich zu verdrängen suchen, dass ihr kaum Zeit findet für eine stille Stunde, die ihr mir schenket, und darum es versäumet, mich an euren Sorgen teilnehmen zu lassen und euch an mich zu wenden, um Rat und Hilfe, um Kraftzuwendung für euren Erdenlebensweg. Und dann werdet ihr stets schwächer, und ihr könntet euch doch auch für die schwerste Lebenslage reichlich mit Kraft versorgen, weil ich immer bereit bin, euch solche zu vermitteln, wenn ihr nur mich selbst darum angeht. Lasset es euch gesagt sein, dass ihr keinerlei Schwäche zu fürchten brauchet, solange ihr mich neben euch gehen lasset und bewusst ständig mit mir in Verbindung bleibet. Aber schaltet mich nicht aus euren Gedanken aus. Lasset nicht die Weltsorgen sich vordrängen und ob sie noch so groß erscheinen. Ich habe wohl die Macht, sie von euch zu nehmen, aber ich will darum innig angegangen werden. Ich will immer von euch als gegenwärtig empfunden werden und darum also stets eurer Gedanken Hauptinhalt sein. So wie ihr mich zurücksetzet, halte ich mich auch offensichtlich zurück, und dann wird die Welt euch stets mehr bedrängen. Erfasset ihr jedoch meine Hand, dass sie euch führe durch alles Ungemach hindurch, dann wird auch von euch die Angst und Schwäche weichen. denn ihr empfanget dann meine Kraft. Sie strömt in euch über durch die innige Bindung, die ihr mit mir herstellet. Und nach dieser innigen Bindung verlange ich, die ihr leider oft löset und mich dadurch veranlasset, mich scheinbar zurückzuziehen. Ihr werdet noch viel Kraft benötigen in kommender Zeit, und immer wird sie euch zur Verfügung stehen, so ihr nur wie Kinder nach der Hand des Vaters fasset, der euch sicher geleiten wird, bis ihr euer Ziel erreicht habt. Amen.